Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Heute reisen wir abermals in den Süden der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeweils am ersten Samstag des Monats geht es um New Orleans in Louisiana, eine Stadt geprägt von Musik und Kultur, die sich eben nicht, wie andernorts in den USA, weitgehend aus der angloamerikanischen Tradition speisen. In New Orleans treffen französische und spanische Einflüsse auf Menschen aus der Karibik und aus Afrika, um nur die wichtigsten Bevölkerungsgruppen zu nennen, die der Sklavenhandel an die Küste spülte. Anfang der 80er Jahre widmete der RIAS New Orleans eine zehnteilige Reihe, die wir, reduziert auf 7 Folgen, jetzt wiederholen. In der zweiten Folge des von Tini Hagen konzipierten Programms geht es um New Orleans zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, um den Aufbau im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sowie um musikalische Anfänge, von der Oper bis zur Straßenkapelle. 1815 zählte die Stadt bereits 33.000 Einwohner. Sie wuchs rapide. Der Handel auf dem Fluss stieg gewaltig, als die berühmten Mississippi-Dampfer aufkamen. In wenigen Jahren verdrängten sie Flachboote und Barken. Die Straßenbeleuchtung wurde verbessert und die Bürgersteige befestigt. Die florierende Wirtschaft begünstigte das kulturelle Leben in der Stadt. Seit Beginn des neuen Jahrzehnts gab es Theater, die englischsprachige Stücke boten. Dagegen blieb das Théâtre d'Orléans noch einige Jahre der französischen Sprache treu. Seit 1827 holte sich der Impresario John Davis jede Saison seine Truppe aus Europa. Der Spielplan sah Theaterstücke, Ballette, Kammerkonzerte und Opern vor. Als Davis 10 Jahre später in den Ruhestand trat, konnte er auf zahlreiche Aufführungen zurückblicken, die beispiellos in den USA waren. Am 1. Dezember 1859 startete die neu erbaute French Opera in einer glanzvollen Premiere mit Wilhelm Tell. Das riesige Gebäude im griechischen Stil lag an der Bourbon Street. Es besaß 3 Galerien für die Weißen und eine 4. für die schwarzen Besucher. Ein kreolischer Enthusiast schrieb später: Die Oper unterschied sich von anderen amerikanischen Häusern, weil sie eine französische Einrichtung war und an die kreolische Kultur der Stadt anknüpfte. Mit wenigen Ausnahmen gab es nur französische Aufführungen. Die Besucher verstanden jedes Wort und merkten sich die Melodien. In vielen kreolischen Familien sang man aus reinem Vergnügen ganze Passagen aus Faust. Ich hörte sehr oft, wie sich die Leute beispielsweise an Ah, je riais versuchten. Thank you. In den Jahren zwischen 1817 und 1860 wurde die Stadt am Mississippi von der Cholera und dem Gelbfieber heimgesucht. 23 Epidemien des bronzenen Johannes, wie das Gelbfieber hieß, rafften 28.000 Menschen dahin. New Orleans verkraftete leicht die Verluste, denn ein gewaltiger Strom deutscher und irischer Einwanderer überschwemmte die Stadt. Viele ließen sich hier nieder. Die meisten Iren wohnten in der armseligen Gegend um den French Market am Wasser. Beim abendlichen Bier in den kleinen Kneipen sangen sie ihre Lieder und träumten von der grünen Insel. Farewell to Erin. New Orleans zählte kurz vor dem Bürgerkrieg 168.000 Einwohner. Davon waren 13.000 Sklaven und Free People of Color. Ihre Hautfarbe reichte vom tiefen Schwarz bis zum zarten Braun, ohne Zweifel das Erbe früherer Herren. Etliche hellhäutige Kreolen hatten es inzwischen zu beachtlichem Wohlstand gebracht. Sie bewohnten große Häuser und hielten sich sogar eigene Sklaven. Die gens de couleur, wie sie allgemein hießen, waren gebildet und genossen das Ansehen der weißen Kreolen. Denn aus sozialem Verständnis der ehemaligen Franzosen und Spanier bildete Unehelichkeit kein großes Problem. In diese friedliche Koexistenz platzte der Bürgerkrieg. New Orleans sah sich an der Seite der Konföderierten in den Krieg ziehen. Der Stolz der Stadt galt dem Washington Artillery Battalion, einer bunten Kompanie aus Freiwilligen. Die Offiziere gehörten zu den besten Familien. Sie besaßen eigene Pferde und Diener. Für ihr leibliches Wohl sorgte Edouard, der Koch von Victors Restaurant. Die Insignien des Bataillons zeigten einen zähnefletschenden Tiger, darunter die Inschrift »Versucht's doch mal mit uns«. Die Soldaten erhielten bald Gelegenheit, ihre Tüchtigkeit zu beweisen. Zu den Klängen des ungeheuer populären Liedes »Dixie« rückte das Bataillon aus. Im April 1862 rückte eine Flotte der Union an und schoss sich den Weg an den beiden Forts St. Charles und St. Philip frei. Das nicht befestigte New Orleans ergab sich kampflos. Eine offizielle Übergabe fand jedoch nicht statt, da sich der Bürgermeister trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, die Flagge von Louisiana auf dem Rathaus zu streichen. Das besorgten für ihn zwei Unionsoffiziere. Die Bevölkerung war darüber dermaßen erbost, dass sie alles tat, um die Unionsoffiziere und Soldaten zu ärgern, lächerlich zu machen und sogar zu beleidigen. Berichten zufolge nahmen auch die Damen der feinen Gesellschaft daran teil. Die Unionstruppen blieben bis 1877. In der Zwischenzeit hatte die Stadt zwei farbige stellvertretende Gouverneure erlebt. Politische Hasardeure und korrupte Politiker führten zur Gründung der Weißen Liga, einer halbmilitärischen Organisation von 2800 Mann. Innere Unruhen erschütterten die Stadt. Doch es gab auch erfreulichere Dinge. Nach und nach formierten sich in New Orleans die schwarzen Marschkapellen. Das war die Eureka Brass Band mit dem Titel Panama. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts existierten viele Marching Bands in New Orleans. Sie waren größer als die Eureka und verwendeten noch keine Saxophone. Doch im Großen und Ganzen klangen sie genauso. Zu dieser Zeit strömten tausende Italiener in die Stadt. Der weitaus größte Teil stammte aus Sizilien. Der gewaltige Zustrom bewirkte Veränderung in New Orleans. In wenigen Jahren wandelte sich das Herz der Stadt, das Vieux Carré oder French Quarter. Hier wohnten die meisten Sizilianer zwischen Schwarzen und den Nachkommen der Iren und Deutschen. Der French Market wurde ein italienischer Markt. Der Volksmund nannte ihn Klein Palermo. Nur wenige schafften den Sprung nach oben. Viele alteingesessene Bürger mochten die Sizilianer nicht. Man nannte sie verächtlich Degos. Der Hass auf sie saß bei vielen Leuten der Stadt so tief, dass er die kommenden Ereignisse mitbestimmte. In der Nacht des 15. Oktober 1880 befand sich Inspektor David Hennessy auf dem Heimweg. Fast hatte er sein Haus in der Gerrard Street erreicht, als die Stille von vielen Schüssen zerrissen wurde. Getroffen sank Hennessy zu Boden. Sein Freund, der sich kurz vorher von ihm verabschiedet hatte, war sofort bei ihm. Er fragte David, wer auf ihn geschossen hatte. David antwortete, Dagos. Wenig später wurde er ins Krankenhaus geschafft, in dem er am folgenden Morgen starb. Thank you. Eternal Peace, Ruhe in Frieden. Noch in der Nacht waren etliche Italiener von übereifrigen Polizeibeamten verhaftet worden. Zu den Verhafteten gehörten unter anderem Nachbarn von Hennessy, ein Gemüsehändler, und der angesehene, wohlhabende Joseph Maceca. Für den Mord an dem Inspektor gab es keine Augenzeugen. Als Hennessy starb, hatte ihn niemand im Krankenhaus mehr gefragt, ob er vielleicht die Mörder erkannt hätte. Trotzdem wurden 19 Italiener angeklagt und bis zur Verhandlung ins Gefängnis geworfen. Der Inspektor war ein berühmter Mann gewesen. Sogar in Europa bewunderte man ihn wegen seiner polizeilichen Fähigkeiten. David Hennessy bekam ein Staatsbegräbnis. Eine weiße Marching Band begleitete seinen Trauerzug. Inzwischen war der Pöbel von den prominenten Bürgern der Stadt aufgewiegelt worden und stürmte das Gefängnis. Der Direktor tat wenig, um die Italiener zu beschützen. Er gab seinen Wärtern keinen Schießbefehl, als das Tor aufgebrochen wurde. Auf die brutalste Art wurden einige Italiener umgebracht, darunter Maceca. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass wahrscheinlich 4 Italiener an dem Mord teilgenommen hatten. Joseph Macecas Unschuld konnte nachgewiesen werden. Auch hat es sich nicht um einen angeblichen Racheakt der Mafia gehandelt. Der Verdacht lag nahe, dass die Prominenz von New Orleans ihre Hand im Spiel hatte. Der Mord an Hennessy bot die Gelegenheit, die wirtschaftliche Macht von Maceca, er besaß eine große Schifffahrtslinie, zu zerstören. Das New Orleans dieser Jahre unterschied sich nicht von den anderen amerikanischen Großstädten. Viele Politiker, Polizeichefs und Großkaufleute waren korrupt. Anfang 1880 bot New Orleans noch keineswegs das Bild einer modernen Großstadt, trotz seiner wirtschaftlichen Blüte und des stetigen Wachstums. Zwar gab es die prächtigen Villen der wohlhabenden Bürger und prunkvolle Hotels wie das St. Charles. Auch verkehrten dampfgetriebene Straßenbahnen und Pferdebusse auf der Canal Street und im French Quarter. Und seit den 50er Jahren führte eine Eisenbahnlinie nach Morgan City. Das Telefon trat seinen Siegeszug an. Doch in der Crescent City, der halbmondförmigen Stadt, mangelte es an vielem. Zum Beispiel gehörten eine vernünftige Kanalisation und eine wirksame Feuerwehr noch der Zukunft an. Im Vieux Carré kannte man schon längere Zeit hölzerne Bürgersteige, doch nur die Hauptstraßen besaßen eine Steinpflasterung. Geriet eine schwarze Brassband, die einem Prominenten das letzte Geleit gab, im Winter in einen der zahlreichen Regengüsse, dann versanken die Schuhe in dickem Matsch. Das war der Titel Lead Me Savior, ein typisches Stück auf dem Weg zum Friedhof. Gespielt wurde es von der Original Young Tuxedo Brass Band. Zu dieser Zeit gab es etliche weiße und schwarze Brass Bands. Die Marching Bands, wie sie auch hießen, gehörten alle irgendwelchen Vereinen an. Neben den bereits erwähnten Trauerfeiern traten sie unter anderem auch bei öffentlichen Veranstaltungen auf, wie bei der Einweihung einer Schule oder der Grundsteinlegung eines großen Gebäudes. Als nach dem Bürgerkrieg die weißen Musiker der geschlagenen konföderierten Armee zurückkehrten, gelangten nach und nach viele ihrer Instrumente in schwarze Hände. Die neuen Besitzer kopierten die Musik der Weißen, fügten aber eigene Elemente hinzu. In den kommenden Jahrzehnten gehörten den Marching Bands Musiker an, die eine Ausbildung am Konservatorium besaßen. Das Notenlesen war für jedes Mitglied Voraussetzung. Im Stil und in der Besetzung unterschieden sich die Bands der 90er Jahre von den heutigen. Da Aufnahmen von damaligen Gruppen nicht gemacht wurden, können Plattenbeispiele von der Original Young Tuxedo Brass Band nur einen unvollkommenen Eindruck vermitteln. Just a Closer Walk with Thee, eine alte Hymne, die beim Verlassen des Friedhofs gespielt wurde. Die Jesuiten übten als erste religiösen Einfluss aus. Nach dem Verkauf Louisianas 1803 an die Amerikaner kamen durch sie die Baptisten, Presbyterianer und die Methodisten in die Stadt. Deutsche Einwanderer brachten den Protestantismus mit. Zwischen 1870 und 1880 dominierte zum Beispiel unter den Schwarzen die African Methodist Church. In den einzelnen Gemeinden hatte sich ein reges Leben gebildet, das keine Rassenschranken kannte. Die Schwarzen besaßen aber auch eigene Versammlungshäuser. Wie überall in den USA entwickelten sich hier die tief religiösen Spirituals sowie die typische Form des schwarzen Gottesdienstes. Ein Beispiel dazu. I'm going if it takes my life. Amen. I'm going every step of the way. Yes, sir. I mean showing up. Yes, sir. That I'm going to work out my soul salvation. Yes, sir. With care and with trembling. Yes, sir. I'm going if it takes my life. Yes, sir. I don't care what the word say about me. Lord, I'm going. Amen. We have a whole lot of people around here. Yes. Haven't connected themselves to no church. Yes, we have wicked men and women been around here. Amen. For 10, 11 years of my yes. And they haven't yet accepted Jesus Christ. Amen. And the hand of salvation. Yes, and then I got people around here said they've been born again. Yes, sir. And they can't connect themselves to no church around here. Oh, yes. But I'm in doubt about your regeneration. Amen. You haven't showed as much of sense as a little old mice. I remember one morning I walked in my kitchen, a little old yes, mice sir. Was in the kitchen and had a crumb in his mouth. Yes, and I rushed the little old mouse and he tried to go through the hole and carry the crumb with him. And I kept on rushing. He threw the crumb away and saved his life. There's a whole lot of wicked men and wicked women around here now. They're trying to tell on that no one's seen but you. ought to throw them away and go to heaven in a hurry. I ought to go if it takes your life. And I'm going if it takes my life. Sing it. And I'm going if it takes my life. Well, if I die on the battlefield, I'm going if it takes my life. In that oh, and that sun in some distant land, and that daughter that turned their back on. I can hear them when they cry. I'm going if my children don't go. I'm going if my children don't go. In my mind, I'm like the boys playing ball. I was standing around the diamond, and I thought one boy just sliding home. I'm going if I have to slide in. Die Crescent City war um 1880 voller Musik. In den Kirchen der Schwarzen erklangen Spirituals. Zu Beerdigungen und Paraden spielten die Brassbands auf. Schwere körperliche Arbeit der Stauer ließ sich zum Rhythmus der Worksongs, den Arbeitsliedern der Farbigen, leichter ausführen. Hier und dort wurde eines der vielen Stücke aus den beliebten Minstrel-Shows gesummt. Und last but not least, in den vom Zerfall bedrohten Hinterhöfen sangen spielende Kinder ihre Lieder, wie beispielsweise das folgende. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. When I was a little boy, little boy, little boy, when I was a little boy 6 years old, I went to school and school and school, I went to school as I was told. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. Light my lesson, lesson, lesson, light my lesson to save my soul. Wasn't that a blessing, blessing, blessing, wasn't that a blessing, so I was told. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. Teacher, teacher, teacher, teacher, went to a teacher to save my soul. The teacher was a preacher, preacher, preacher, teacher was a preacher, so I was told. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. Ha ha this way, ha ha that way, ha ha this way and then oh then. Soweit lädt Belly mit dem Kinderlied Ha ha this away. Die Stadt am Mississippi hatte aber noch mehr zu bieten als nur ihre Folklore. Die French Opera erfreute sich nach wie vor großer Beliebtheit. In dem riesigen Gebäude mit seinen vier Balkonen, Ecke Bourbon und Toulouse, bejubelten Schwarze und Weiße, reiche und arme Besucher Aufführung von Gounod und Meyerbeer. Und dann gab's die zahlreichen Bälle der Quadroons und Octoroons. Für vermögende Männer immer eine Gelegenheit, eine Mätresse zu finden. Während die schwarzen Kapellen Waltzes und Quadrilles intonierten, tanzten vergnügungssüchtige Herren mit nahezu weißen Mischlingen, die oft große Schönheit besaßen. Vor diesem ganzen musikalischen Hintergrund hatte sich der archaische Jazz gebildet. Doch bis zum fertigen Stil, der einmal die Welt erobern sollte, lag ein weiter Weg vor ihm. Wichtige Elemente fehlten noch. Der Congo Square, heute Louis Armstrong Park, diente den Schwarzen als Treffpunkt. Bereits während der Kolonialzeit hatten sie sich hier jeden Sonntag zu ihren Bambula-Tänzen treffen dürfen. Der Ort war Schauplatz des berühmten Kalinda gewesen, der später wegen schamloser Bewegung verboten wurde. Neue Tänze kamen. Erst gegen Mitte der 80er Jahre verstummten die Trommeln am Congo Square. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die zweite Folge der Reihe New Orleans, eine Stadt und ihre Musik. Autor der 1982 ausgestrahlten Erstsendung war Tini Hagen. Fünf weitere Folgen dieser Reihe hören Sie an dieser Stelle, jeweils am ersten Samstag des Monats. Am kommenden Samstag geht es um ein legendäres Auto, den Trabi. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.